Wissenschaft im Brennpunkt. Ich bin eine Tonne, hol mich hier raus. Januar 2010, die Lindenhalle in Wolfenbüttel. Vor dem Eingang haben sich Aktivisten aufgebaut und verteilen Flugblätter. Sie stecken in seltsamen Kostümen, dicke Tonnen aus gelbem Stoff. Ich bin eine Tonne, hol mich hier raus. Die Aktivisten protestieren gegen die Asse. 2008 war herausgekommen, dass in dem Forschungsbergwerk in Niedersachsen mehr als 120.000 Fässer mit Atommüll lagern, und zwar unter heiklen Bedingungen. Wasser dringt in den Salzstock ein, Tonnen verrotten, Salzlauge, radioaktiv verseucht, fließt durch die Stollen. Ich würde es als wilde Müllkippe bezeichnen. Rolf Bertram, einst Professor für physikalische Chemie an der TU Braunschweig. Ein totales Durcheinander von Radionukliden in ungeordneter Form, in nicht zugänglichen Einlagerungskammern. Heute ist er Mitglied einer Kommission zur Schließung der Asse. Was dort passiert, ist unbekannt. Was soll mit der Asse geschehen? Soll man sie mit Salzlauge fluten oder mit Zement verfüllen? Oder den Atommüll wieder zurückholen und woanders lagern, an einem weniger riskanten Ort? Am 15. Januar trifft das Bundesamt für Strahlenschutz eine Entscheidung. Die Anwohner werden in der Lindenhalle von Wolfenbüttel informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann nur für die Option Rückholung die Langzeitsicherheit nachgewiesen werden. Die Rückholung ist daher die beste Option. 2,5 Milliarden Euro soll die Rückholung kosten. 10 Jahre soll sie dauern. Ob das funktioniert, bezweifeln manche Experten. Doch Anwohner und Kritiker sind beschwichtigt. Für sie ist die Rückholung die beste, die sicherste Variante. Die Diskussionen sind damit noch nicht beendet. Endlager auf Zeit. Das Konzept der Rückholbarkeit für atomare Abfälle. Eine Sendung von Frank Grotelüschen. Asse ist ja nun so ein Musterbeispiel für diese Situation, wo man das Zeug quasi reingekippt hat, nach dem Motto verscharren und vergessen. Nach dem Asse-Skandal 2008 fordern Kernkraftgegner wie Rolf Bertram, es muss neu nachgedacht werden über die nukleare Endlagerung. Das alte Konzept? Tieflagern, zuschütten, Schluss. Ein Endlager, das, wenn mit Atommüll gefüllt, dicht gemacht wird. Und zwar endgültig. In Deutschland lange die einzige Philosophie. Ich bin ein Gegner dieser Auffassung. Ich bin für die rückholbare Lagerung so gestaltet, dass man bei unvorhergesehenen Ereignissen Zugang gewinnen kann oder auch, vielleicht in späteren Zeiten, technische Maßnahmen ergreifen zu können, die wir heute noch gar nicht kennen. Ein Endlager, aus dem sich der Atommüll wieder rückholen lässt. Entweder ein dauerhaftes Zwischenlager, man müsste es bewachen über Jahrhunderte und Jahrtausende, hätte den Atommüll aber stets im Blick und könnte schnell reagieren, oder ein Lager, das nur provisorisch verschlossen ist. Sensoren und Kameras überwachen das radioaktive Inventar. Läuft etwas schief, ließe sich der provisorische Verschluss einfach aufbrechen wie das Siegel eines Briefs. Das klingt sicher und würde die Akzeptanz erhöhen. Das meinen nicht nur Atomkraftgegner, sondern das glaubt in Niedersachsen mittlerweile auch die CDU. Rückholbarkeit, das ist aus unserer Sicht eine zentrale Frage. Die muss schon auch geklärt werden. Björn Tümmler, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion in Niedersachsen. Es muss eben ein Prozess sein, wo Sie wieder an diesen Atommüll herankommen können, wie bei Fort Knox, dass Sie quasi hinter großen Panzerschränken jederzeit an den Stoff rankommen können, um ihn dort rauszuholen. Atommüll rückholbar zu lagern, hätte nicht nur Sicherheitsvorteile, meint Tümmler. Es gibt weitere Gründe, warum künftige Generationen womöglich wieder an die Abfälle ran wollen. Eine Möglichkeit ist ja die Transmutation, um aus hochradioaktivem Material schwachradioaktives Material zu machen. Das heißt also, diesen Stoff, der eben hochtoxisch ist, weniger gefährlich werden zu lassen. Die Transmutation. Atommüll soll mit Neutronen beschossen werden, wodurch sich die langlebigen Nuklide umwandeln in kurzlebige. Eine Technik, an der gearbeitet wird, bei der aber noch unklar ist, wie gut sie funktioniert. Sollten künftige Generationen die Transmutation beherrschen, würden sie den nuklearen Abfall rückholen und entschärfen, so das Kalkül. Doch vielleicht wird man den Atommüll auch aus einem anderen Grund brauchen, als Brennstoff für neue Kernkraftwerke. Dass man mit dem Anführungszeichen wertvollen Müll, der ja immer noch hochenergetisch ist, noch etwas anfangen kann, dadurch, dass man Energie gewinnt und damit eben nochmal einen Beitrag leisten könnte zur kurzfristigen Energieerzeugung in diese Richtung. Das meistgenannte Argument aber, warum man Atommüll rückholbar lagern soll, bleibt die Sicherheit. Wie bei der Asse könnte Wasser unerwartet eindringen oder die Atommüllbehälter könnten schneller durchrosten als angenommen. Szenarien, die Rolf Bertram durchaus für möglich hält. Ein Lager für Radionuklide bildet immer ein dynamisches System, weil diese Radionuklide permanent Energie abstrahlen, sodass ich überhaupt nicht abschätzen kann, was von dem ursprünglich eingelagerten Material nach 100, nach 1000, nach 10.000 Jahren daraus geworden ist. Diese Ungewissheit führt dann auch dazu, dass man überhaupt keine Sicherheitsbetrachtung durchführen kann. Bedenken, die zusammen mit den Geschehnissen in der Asse ein neues Thema auf die Tagesordnung der Atomdiskussion gehievt haben. Soll man Atommüll rückholbar lagern? Am Karlsruher Institut für Technologie im Institut für nukleare Entsorgung simulieren Horst Geckeis und seine Leute den unterirdischen GAU. Was passiert, wenn im Endlager die Behälter durchrosten, Wasser die Radionuklide ausschwemmt und der Atommüll chemisch reagiert? Ja, wir sind jetzt im Kontrollbereich, der uns erlaubt, eben auch mit radioaktiven Stoffen umgehen zu können und gehen jetzt mal in ein besonderes Labor, wo wir eben gerade mit hochradioaktiven Stoffen umgehen können. In der Halle dröhnen Lüftung und Abgasreinigung. Geckeis trägt Überschuhe und einen Schutzkittel, in der Brusttasche ein Dosimeter. Er steuert auf einen Raum zu, der an ein Aquarium denken lässt. In die Wand sind, in einer Reihe, Fenster eingelassen. Aus ihnen schimmert gelbes Licht. Sie sehen hier, es sind 7 Boxen und jede Box ist für sich ein kleines Chemielabor, sagt Geckeis-Kollege Volker Metz. Das Fensterglas ist aus Blei, 30 cm stark. Vor jedem Fenster hängen von oben herab 2 mechanische Arme mit Griffen. Es sind Manipulatoren, die verlängerten Hände der Forscher. In den Zellen haben wir die hohe Radioaktivität. Und dort können wir selber nicht arbeiten. Deswegen nutzen wir hier diese Manipulatoren, um dort drin unser Experiment durchzuführen, ohne dass wir selber die Strahlung abbekommen. Behutsam hantiert Metz mit dem Manipulator. Ferngesteuert fingert er kleine, tablettenförmige Zylinder aus einem Metallgestell. Diese kleinen Zylinder, das ist echter Kernbrennstoff aus einem Kernreaktor. Wir untersuchen das Störfallszenario für den Fall, was wäre, wenn tatsächlich ein Behälter durchkorrodiert ist und Flüssigkeit bis zum Kernbrennstoff hindurch gelangen kann. Die Experimente laufen in der nächsten Box, einem Chemielabor im Kleinformat, abgeschottet durch massives Bleiglas. Hier wird der Atommüll einer Wasserlösung ausgesetzt, wie sie in tiefen Gesteinsformationen vorkommt. Sie sehen dort Messvorrichtungen, dass wir messen können, wie ist der Gehalt an Gasen, die dort entstehen. Wie ist der Gehalt an Spurenkomponenten, die herausgelöst werden, insbesondere natürlich Plutonium, Uran und andere Radionuklide. Die bisherigen Ergebnisse? Uran und Plutonium, das wird relativ wenig freigesetzt. Während wir in unseren Untersuchungen gesehen haben, dass andere Radionuklide, Strontium-90 oder Cäsium-137, eher schnell freigesetzt werden. Strontium-90 und Cäsium-137 aber haben Halbwertszeiten von etwa 30 Jahren. Bis sie ihren Weg an die Oberfläche gefunden haben, dürften sie weitgehend zerfallen sein, in stabile Substanzen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bitte umdrehen. Füße positionieren. Die Experimente in Karlsruhe zeigen, in einem Endlager spielen sich hochkomplexe Prozesse ab. Die Strahlung aus dem Atommüll spaltet Wasser in chemisch hochaktive Substanzen. Und der Atommüll entwickelt Wärme, sagt Horst Geckeis. Beträchtliche Wärme. Ein Endlagersystem können einige Jahrhunderte bis einige Jahrtausende Temperaturen von 100 bis 200 Grad herrschen. Was genau bei diesen Temperaturen an chemischen Reaktionen passiert, ist zum Teil noch unklar. Hier ist eine Lücke in der Datenlage. Man hat sehr viele Daten bei Raumtemperatur, man hat aber weniger Daten bei höheren Temperaturen. Das ist im Moment jetzt international durchaus in Gang, dass man diese Datenlücken schließen möchte. Bislang sieht es so aus, als könnten beide Faktoren, starke Strahlung wie auch hohe Temperatur, gegenläufige Prozesse auslösen. Einerseits beschleunigen sie die Zersetzung des Atommülls, andererseits helfen sie dabei, freigesetzte Radionuklide zu binden, etwa ans Gestein. Welcher Prozess dominiert, ist noch unklar. Aber, meint Gag-Eis, es bleibt genug Zeit, um die Fragen zu beantworten. Bevor in Deutschland ein Endlager gefunden, gebaut und mit Atommüll befüllt ist, dürften noch viele Jahrzehnte vergehen. In dieser Zeit sollte man es schaffen, die Nachteile dieses Systems herauszufinden. Was sich derzeit andeutet, ist, bis überhaupt etwas Kritisches in einem Endlager passiert, bis Wasser eindringt und Radionuklide aus den Behältern schwemmt, dürfte viel Zeit vergehen. Bei guten Endlagerkonzepten kann man heute eigentlich schon sehr gut prognostizieren, dass das mehrere Tausend bis Zehntausend oder sogar noch länger dauert, bis da überhaupt Wasser dazukommt. Das setzt allerdings voraus, dass man ein Endlager verfüllt und dicht macht. Hält man das Lager offen, steigt das Risiko, dass Wasser eindringt und Radionuklide wegschwemmt bis an die Oberfläche. Was ich damit schaffe, ist wieder Zugangswege für Wasser. Das ist eigentlich eine Sache, die man nicht haben möchte. Man möchte da sehr schnell verfüllen und alles abdichten, damit kein Wasser da hineinkommt. Außerdem könnten offene Schächte und Tunnel das Lager instabil machen. Verfüllt man sie, könnte nichts einstürzen. Rückholung ist nie einfach. Je einfacher ich die Rückholung mache, umso mehr Probleme handle ich mir ein. Es müsste dann auf Dauer gewährleistet werden, dass Menschen sich um dieses System kümmern. Und dazu müssen sie die Mittel haben und die Bereitschaft haben. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Der Geologe Detlef Appel ist Mitglied der Entsorgungskommission. Sie berät das Bundesumweltministerium seit 2008 in Fragen der nuklearen Entsorgung. Auch er hält die Rückholung für technisch nicht einfach. Vor allem aber meint er, es ist der Faktor Mensch, der ein offenes Endlager unsicher macht. Schließlich müsste man gewährleisten, dass das Lager über Jahrhunderte gewartet, überwacht und gehütet wird. Wer will schon 1000 Jahre vorausdenken und garantieren, dass dann noch Gesellschaften bestehen, die sich um diesen Müll kümmern können oder auch nur wollen? Silvia Kotting-Uhl, atompolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das können wir von heute aus nicht prognostizieren. Wenn wir mal 1000 Jahre zurückdenken, wissen wir, was für ein Zeitraum das tatsächlich ist. Deswegen sind wir gegen diese Rückholbarkeit. Terroristen, die in das Endlager einbrechen, um aus dem strahlenden Müll schmutzige Bomben zu bauen. Ahnungslose Abenteurer, die in das Stollensystem eindringen, ohne zu wissen, mit was sie es zu tun haben. Diktatoren, die den Atommüll als Druckmittel einsetzen gegen andere Staaten oder ihr eigenes Volk. Diese Horrorvisionen sprechen gegen ein offenes Endlager, auch für die Grünen. Bei Atommüll gibt es nur schlechte Lösungen. Wir können uns unter den mehr oder weniger schlechten Lösungen nur die beste aussuchen. Und die beste ist sicher nicht, das Ganze offen zu lassen, mit all den Gefahren, die damit verbunden sind, und einer Zukunft auszuliefern, von der wir nicht wissen, wie sie sich entwickelt. Wir wissen nicht, wie sich Gesellschaften entwickeln, ob da eine stabile Demokratie noch vorhanden ist, die auch das Geld hat, das zu überwachen, die das Wissen noch hat, das zu überwachen. Das wissen wir alles nicht. 2008, nach dem Asse-Skandal, wurde lebhaft über ein offenes Endlager diskutiert. Heute nehmen die meisten Experten Abstand von dieser Idee. Die Risiken scheinen zu groß. In ein offenes Endlager könnte Wasser eintreten und mit dem Atommüll reagieren. Und um ein offenes Endlager müssten sich künftige Generationen Jahrtausende lang kümmern, was niemand garantieren kann. Stattdessen machte das Bundesumweltministerium 2010 ein anderes Konzept zur Vorschrift. Ein Endlager, in dem der strahlende Abfall zwar nicht schnell und einfach herausgeholt, im Notfall aber geborgen werden kann. Bergbarkeit, so nennen Experten das Konzept. Ein Kompromiss. Diese Sicherheitsanforderungen sehen vor, die Abfälle in tiefen geologischen Schichten zu lagern. Florian Emrich, Bundesamt für Strahlenschutz Salzgitter. Für den Betriebszeitraum eines solchen Endlagers, also während eingelagert wird über mehrere Jahrzehnte, wird dieses Endlager auch offen gehalten. Alle Abfälle sind rückholbar, wenn man an diese wieder ran möchte. Und nach dem Betriebszeitraum wird dieses Endlager verschlossen, versiegelt. Aber ich kann trotzdem an diese Abfälle herankommen, falls dies notwendig werden sollte. Für einen Zeitraum von etwa 500 Jahren muss ich an diese Abfälle wieder herankommen. Nur solange das Endlager offen ist und befüllt wird, ist der Atommüll rückholbar und kann ohne großen Aufwand wieder herausgeholt werden. Ist das Lager voll, wird es verfüllt und dicht verschlossen. Dann ist der Atommüll so gelagert, dass man ihn 500 Jahre lang bergen kann, auch wenn man dafür neue Stollen und Tunnel graben muss. Das ist aufwendiger, als wenn ich den Schacht offen lasse. Es ist aber auch sicherer, weil wenn ich die Schächte offen lasse, dann habe ich immer auch die Gefahr, dass Radionuklide nach außen treten. Ich habe auch die Gefahr, dass Personen sich Zutritt zu einem Endlager schaffen. Das heißt also, ich habe ein klares Sicherheitsdefizit langfristig. Und das möchte ich eben vermeiden, indem ich ein solches Endlager abdichte. Um Atommüll 500 Jahre lang bergbar zu machen, müssten zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens müssten die Abfälle geordnet und gut dokumentiert gelagert werden, damit man sie später auch wiederfindet. Zweitens müssten sie in haltbare Gefäße gepackt werden, damit künftige Generationen auf intakte Behälter stoßen und nicht auf eine strahlende Suppe. Solche Behälter müssten einen dicken Stahlmantel haben statt dünner Blechwände oder Mäntel aus Kupfer oder Keramik. Haltbar, kostspielig, aber sicherer. Auch bei Kernkraftgegnern stößt die Idee auf Zustimmung, etwa bei Rolf Bertram. Es ist ein Konzept, was dem realistischen Umgang mit Atommüll doch mehr entspricht als das, was wir bislang so vorfinden. Dennoch, das Konzept der Bergbarkeit wirft neue Fragen auf, vor allem für die Endlagersuche in Deutschland. Die ist seit letztem Jahr wieder offen und nicht mehr nur auf den umstrittenen Standort Gorleben fixiert. Im Sommer wollen Bund und Länder ein Endlagergesetz präsentieren, das die Suchkriterien vorgibt. Eines der Kriterien wird die Rückholbarkeit sein. Während der Einlagerung soll der Atommüll rückholbar sein, nach Schließung des Endlagers 500 Jahre lang bergbar. Für die Endlagersuche dürfte das Konsequenzen haben, denn es ist fraglich, ob alle Gesteinsarten, die im Gespräch sind, Granit, Ton und Salz, gleich gut geeignet sind. Bei Granit, meint Geologe Detlef Appel, wäre es wohl kein großes Problem, den Atommüll zu bergen. Dort hält man das für technisch relativ einfach. Das hat etwas damit zu tun, dass Bohrlöcher oder auch Kammern formstabil bleiben über einen relativ langen Zeitraum. Das bedeutet, Abfälle, die man hineinstellt, können dann auch einfach wieder herausgeholt werden. Bei Ton könnte das schon schwieriger werden. Tonstein kann gewisse plastische Eigenschaften aufweisen. Der Tonstein kann auf die Behälter auflaufen und sie fest umschließen. Es wird einen größeren Aufwand bedeuten, dieses Material, das man eingelagert hat, wieder herauszuholen. Noch mehr Probleme könnten entstehen, wollte man den Atommüll aus einem Salzstock bergen. Salz hat eine Eigenschaft, die sich mit dem Begriff Konvergenz beschreiben lässt und gemeint ist, dass künstlich errichtete Hohlräume in diesem Salz sich naturgesetzlich verschließen. Und je fester natürlich die Abfälle umschlossen werden, desto größer ist der Aufwand, die Abfälle wieder herauszuholen. Und desto gefährlicher ist es natürlich auch für diejenigen, die es machen müssen. Dass Ton und Salz den Atommüll mit der Zeit einschließen, halten viele Experten im Grunde für höchst nützlich. Damit nämlich wäre der strahlende Abfall für Jahrmillionen eingekapselt. Für CDU-Mann Björn Tümmler aber ist Salz aus dem Spiel. Also Sie müssen ein Lager zumindest so offen halten, dass Sie es jederzeit wieder öffnen können und dann auch eben an den Atommüll herankommen können. Das wäre bei dem jetzigen vorhandenen Lagerkonzept in Salz schwierig, weil Salz als Medium ja fließend ist und dementsprechend eine Rückholbarkeit unter erschwerten Bedingungen dann nur möglich wäre. Das sollte nach meiner Auffassung aber eben nicht der Fall sein. Das lästige Thema Gorleben wäre damit vom Tisch. Für die CDU in Niedersachsen offenbar eine verlockende Aussicht. Zwar trifft das Konzept des bergbaren Atommülls auf breite Zustimmung, dennoch gibt es Streit. Soll man das Endlager nach dem Dichtmachen sich selber überlassen oder nicht? Nein, meint Kernkraftgegner Rolf Bertram und fordert kontinuierliche Kontrolle. Man muss Sensoren einbauen, die wiedergeben, was dort geschieht. Das sind Systeme, die also mit Lichtleiterkabeln direkt das Bild nach außen transportieren können. Sensoren, die den chemischen Bestand, den Gasdruck, die Möglichkeit der Flüssigkeitsbildung erkennen. Ein Messnetz, das den Patientenendlager überwacht, lückenlos und dauerhaft, damit künftige Generationen überhaupt wissen, was dort unten los ist und bei Problemen die Chance haben zu reagieren. Klingt plausibel, doch die Sache, sagt Horst Geckeis aus Karlsruhe, hat einen Haken. Also es hat keiner eine Sensorik, wo man jetzt eine Prognose geben könnte, dass die länger als 50 Jahre unter wirklich massiven Bedingungen da irgendwo halten könnten. Die Folge? Irgendwann müsste man das Messnetz ersetzen. Wie das gehen soll, ohne dass man das Endlager wieder aufgräbt, ist fraglich. Und ein Messnetz, das nur 100 Jahre hält, hält Geckeis für nutzlos. Man muss natürlich auch sagen, dass während des Zeitraums, sagen wir mal, vielleicht auch 100 Jahre, wo man das vielleicht monitoren kann, eigentlich keiner im Moment annimmt, dass da viel passiert. Doch vielleicht gibt es eine Alternative, das Schweizer Modell. Auch die Schweiz hat Atommeiler und auch die Schweiz will aus der Kernkraft aussteigen. In Sachen Endlagerung wird intensiv geforscht. Saint-Dursanne, ein malerisches Städtchen im Schweizer Jura. Markus Buser ist in einen Geländewagen gestiegen. Nun steuert der Geologe eine Tunneleinfahrt an. Mont Terry, so heißt der 800 Meter hohe Berg, durch den die Röhre führt. Ein Sicherheitsstollen, parallel zu einem Autobahntunnel. Und jetzt fahren wir links in diesen Stollen rein. Und in diesem Sicherheitsstollen ist das Labor Mont Terry eingerichtet. Der Wagen hält. Buser steigt aus, jetzt geht es zu Fuß weiter. Der Eingang zu Mont Terry, dem Schweizer Labor für Endlagerforschung. In den 90er Jahren, beim Bau der Autobahn, hatte man bemerkt, dass die Röhre durch spezielles Gestein führt, den Opalinuston. Hier sieht man also diesen grauen Opalinuston, es ist eigentlich ein langweiliges Gestein, überall das gleiche Grau. Aber ein brauchbares Gestein für ein Endlager, meinen die Schweizer. Der Ton ist sehr trocken und kann Wasser aufsaugen wie ein Schwamm. Im Mont Terry nehmen ihn die Experten genau unter die Lupe. Welche Eigenschaften besitzt er? Wie lässt sich Atommüll möglichst sicher in ihm lagern? Buser bleibt vor einem Modell stehen und zeigt, wie das aussehen könnte. Das ist eine Grabstätte für Atommüll. Also hier ist natürlich das Modell aus Pappkarton. Also das ist ein Modell 1:1. Eine Röhre. Meter dick und 5 Meter lang, darin 4 Brennelemente, umgeben von 15 Zentimeter Stahl. Der Raum zwischen Behälter und Tunnelwand ist gefüllt mit Körnchen aus Bentonit, einer Vulkanasche, die bei Kontakt mit Wasser aufquillt wie ein Hefeteig. Dann zeigt Buser auf eine Wand, an der mit roter Farbe ein Kreuz aufgemalt ist. Bald wird hier eine Maschine einen neuen Stollen in den Berg graben. Der Auftakt für ein wichtiges Experiment. Das ist ein Experiment, wo man 3 größere Kanister, etwa 6 bis 8 Tonnen schwer, in einen Stollen einbringen will. Der Stollen ist etwa 50 Meter lang. Da wird man also diese 3 Kanister reinbringen und den ganzen Stollen dann verfüllen. Strahlende Abfälle dürfen in Mont Terry nicht eingelagert werden. Deshalb sind die röhrenförmigen Kanister mit Thermoelementen bestückt. Damit lässt sich die Wärmeentwicklung der Brennstäbe simulieren. Eingefahren werden sollen die Kanister auf Schienen. Eine Herausforderung, sagt Buser, denn der Stollen ist nur mannshoch. Das sind sehr, sehr schwere Kanister und das ist alles andere als einfach, solche schweren Kanister in so enge Stollen hereinzubringen. Das wird eines der Grundprobleme sein, auch der Rückholbarkeit. Kann man solche Kanister dann mit der gleichen Technik rausholen? Sind die 3 Kanister drin, wird der Tunnel mit Bentonit verfüllt. Dann wird man diese Galerie verschließen und wird die über 2-3 Jahrzehnte beobachten. Sensoren werden das Geschehen beobachten, Temperatur- und Druckwerte messen. Wie verhält sich der Ton unter Wärmeeinfluss? Wie lange braucht der Bentonit, um aufzuquellen und die Kanister abzudichten? Und wird er gleichmäßig aufquellen? Das ist an sich die Gefahr, wenn von einer Seite der Quelldruck hochsteigt und von der anderen sehr viel weniger, dass dann der Kanister eben sich bewegt und dass es dann Probleme geben kann, wenn man das mit einer Schienentechnik dann wieder zurückholen will. Fragen, die sich erst beantworten lassen, wenn man den Tunnel wieder aufmacht. In 20, vielleicht erst in 30 Jahren. Einen Standort für ihr Endlager haben die Schweizer noch nicht. Monterrey kommt nicht in Frage. Es gibt bessere, geologisch ruhigere Tonschichten im Norden der Schweiz. Dort könnte das Endlager eines Tages entstehen. Doch schon vor 10 Jahren haben die Schweizer diskutiert, ob der Atommüll rückholbar gelagert werden soll oder nicht. Wir haben damals mit den Gegnern, mit den Umweltorganisationen Diskussionen geführt und dort wurde der Wunsch geäußert, man sollte über längere Zeit das Lager offen halten oder zumindest überwachen. Das Ergebnis der Diskussionen? Ein neues, ein eigenes Konzept. Das Konzept sieht vor, ein Hauptlager einzurichten, wo 99,5% der Abfälle eingelagert werden. Dieses Hauptlager soll sofort verschlossen werden. Parallel dazu würde ein Pilotlager aufgefahren und in diesem Pilotlager würde ein sehr kleiner Anteil eingelagert und dieses Pilotlager würde dann über 100, 200 oder mehr Jahre überwacht. Also, ein abgeschlossenes Endlager und ein kleiner Beobachtungsposten, der einem eine gewisse Kontrolle über das Geschehen erlaubt. Würde im Pilotlager etwas schieflaufen, müsste man davon ausgehen, dass auch im Hauptlager etwas nicht stimmt und müsste es im Extremfall wieder aufreißen. Zwar lässt auch dieses Konzept manche Frage offen, aber es hat in der Schweiz die Gemüter beruhigt und bislang für gesellschaftlichen Frieden gesorgt. Das trifft auf eine extrem breite Zustimmung. Es wurde ja auch abgestimmt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung. Ein Vorbild auch für Deutschland? Ja, meint Detlef Appel, Mitglied der Entsorgungskommission. Ich halte das im Moment für den einzig gangbaren Weg, weil man auf der einen Seite für die Hauptmasse der Abfälle relativ schnell den sicheren passiven Zustand erreichen kann. Und auf der anderen Seite kommt man den Bedürfnissen der Gesellschaft entgegen, strategisch im Hinblick auf eine Versöhnung zwischen sicherheitstechnischen Anforderungen und gesellschaftlichen Anforderungen, um überhaupt zu einer Lösung zu kommen, halte ich das für eine sehr sinnvolle Option. Endlager auf Zeit. Das Konzept der Rückholbarkeit für atomare Abfälle. Eine Sendung von Frank Grotelüschen. Redaktion Christiane Knoll.